herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Antcasts, diesmal die Nummer 181. Ja, ganz kurz vor Silvester, so geht das hier zu. Ja, und dann ist natürlich der absolute Folter-Moment, ja, wenn es einen kleinen Rückblick gibt auf 2013. Aber auf der einen Seite kann ich euch beruhigen, auf der anderen Seite wird's vielleicht Enttäuschung sein, weil es wird nur ganz, ganz kurz werden heute. Auch der Rest von der Sendung. Ich krieg einfach momentan nicht mehr hin. Ja, es wird wieder besser im nächsten Jahr. Klar, aber ihr kennt das ja zwischen Weihnachten und Neujahr. Da geht's halt rund. Da geht's zur Sache. Ja. Ich hoffe, dass ihr überhaupt Zeit habt, in den Uncast überhaupt reinzuhören. Ja, vielleicht hört ihr es ja auch erst im neuen Jahr. Ja. Würd's mich nicht wundern, denn es geht ja rund hier, ganz schön. Rund ging's auch 2013, da gab's einige große Sachen. Ich habe nur ganz wenige rausgepickt, ja, die für mich besonders wichtig waren oder erschienen. Und da ist vor allem die Mitarbeiter, die Google verlassen haben, die Android-Entwicklung verlassen haben. Und bis zum heutigen Tag fragt man sich natürlich, warum ist das so? Warum sind hauptsächlich Leute, die es sind halt auch Leute dabei, die eben für die Open-Source-Entwicklung zuständig waren oder eben bekannt sind, dass sie sich sehr dafür einsetzen. Einer davon war zum Beispiel Andy Rubin. Ja, wobei, da kann man jetzt natürlich spekulieren, der hatte jetzt ein anderes Projekt bei Google mit diesen Roboter für den Alltag. Ich habe darüber schon mal berichtet. Da kann man natürlich sagen, okay, das war deswegen. Aber die Art, wie das alles passiert ist, lässt schon ein paar Fragen offen, ob er halt jetzt hier nicht vielleicht Schwierigkeiten sah bei der Behandlung von Open Source bei Android. Jean-Baptiste Querou, der nächste, der gegangen ist, der hat daraus kein Geheimnis gemacht. Und das fiel auch zusammen mit der zögerlichen Veröffentlichung der AOSP für Nexus 7 Tablets. Und auch der ist oder hat Google eben verlassen. Und zuletzt traf's Hugo Barra. Der hat sogar zu einer anderen Firma gewechselt. Jean-Baptiste Guerou auch, der ist jetzt bei Yahoo. Hugo Barra ist bei Xiaomi. Und kümmert sich dort um ein Derivat von Android, ja, ein Fork von Android, das sehr, sehr beliebt ist in China. Also da hat sich einiges getan und die große Frage bleibt natürlich, warum, die werden wir nicht beantworten, aber es war auf jeden Fall eine ziemlich große Geschichte, da haben sich auch die Medien ziemlich überschlagen deswegen und haben natürlich da zurecht gefragt, was ist los mit Android? Ja, nicht viel offenbar, denn Android ist nach wie vor ungebrochen stark, trotz allem, das war auch nicht abzusehen, dass wegen dem Weggang von diesen Mitarbeitern hier irgendetwas dran verändert wird. Nämlich Android hat 2013 auch die Milliardengrenze geknackt. Über 1 Milliarde Android-Geräte sind aktiviert worden und das heißt richtig aktiviert worden. Updates oder geflashte Geräte, die neu hier aktiviert werden, die zählen nicht dazu. Jedes Gerät hat eine eindeutige ID. Tja, das ist auch ein Kritikpunkt, aber das ist halt eine eindeutige ID und es ging nur nach diesen freigeschalteten Geräten, also tatsächliche Freischaltungen. Und das kann man als einer der größten Erfolge überhaupt bezeichnen. Android ist wirklich durch die Decke gebrochen und ist sehr erfolgreich. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wenn man das dann wieder im Zusammenhang sieht mit den mit dem Verlassen von diesen Mitarbeitern von Android, kann man natürlich wieder sagen, hoffentlich geht Google nicht den Apple-Weg und verliert dann jeglichen Halt unter dem Boden und macht dann eben auch Riesenmenge Mist. Ich habe das schon oft erlebt, dass Firmen, die am Anfang super toll waren, auch von der Art her, das habe ich mehr als einmal gesehen, in jedem Bereich, nach dem großen Erfolg verwandeln die sich dann langsam in das, was man eigentlich hasste, ja, das, was eigentlich die Alternative sein sollte, und wird dann genau zu dem, was man eigentlich nicht wollte. Ja. Aber gut, wollen wir mal nicht so pessimistisch sein. Ja, momentan läuft's ja eigentlich ganz gut. Noch haben wir gar nicht so viel Grund zu murren. Außer vielleicht im Softwarebereich oder im Zubehörbereich. Ja, da ging's natürlich runter. Könnt ihr ja meine Meinung dazu bezüglich zum Beispiel Updates oder eben auch sowas wie Chromecast oder Play Music All Access, das war natürlich schon Hammer, harte Sachen. Aber die waren nicht groß genug, um hier in den Rückblick zu kommen. Groß genug war allerdings auch das Erscheinen der Ouya. Genau, wer hätte das gedacht? Am Anfang stark belächelt, die kommt doch nie raus. Jetzt findet ihr die schon in großen Elektronikmärkten hier stehen. Könnt reingehen in diese Elektronikmärkte, könnt euch eine Ouya kaufen und daheim zocken. Ja, Android für den TV-Bildschirm, lange schon Realität geworden. Ouya ist ein Erfolgskonzept. Ja, natürlich wird es keinen nennenswerten Marktanteil bekommen, jetzt gegenüber Sony PlayStation 4 oder Xbox One oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall ist die Benutzerzahl schon recht groß und das Konzept scheint viele Leute zu interessieren und auch die Entwickler sehen das so und programmieren fleißig Games, auch speziell für Ouya oder angepasst an Ouya. Also das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg, ein Kickstarter-Projekt und da wurden die Kritiker dann doch Lügen gestraft. Können ruhig weiter drüber lachen, aber es gibt viele Leute, die spielen sehr viel mit der Ouya und machen auch andere Sachen, wie zum Beispiel Streaming, Home Streaming und so weiter und so weiter. Ist ja auch, sagen wir mal, relativ einfach zu hacken, sag ich mal. Ja, dann großes Ding, Chromecast. Ja, Chromecast, das war eigentlich eins der größten Ereignisse im Nachhinein gesehen, was Google gemacht hat, hat für Furore gesorgt. Europa ist nach wie vor ein bisschen auf dem Abstellgleis. Ja, man kann es bekommen. Ja, mittlerweile kriegt man auch die App, aber es ist nicht für den Markt konzipiert. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt, ob das nächstes Jahr was wird, 2014, vielleicht wird das da ja des Chromecasts in Deutschland. Ja, mal sehen. Aber im Moment ist es das Riesending in den USA und der Preis ist eben auch ein wichtiger Faktor. Das hat eben das Home Streaming, ja, sag ich mal, als Möglichkeit etabliert zumindest mal, weil für die paar Dollar, ja, kann man immer ausgeben, selbst wenn man dann feststellt, naja, das ist nicht wirklich so, das war jetzt, da hat man nicht gleich 100 Dollar in den Sand gesetzt, sondern ja. Man kann den Verlust dann verschmerzen. Also das ist eine gute Sache. Masse macht's, Preis macht's. Google hat's kapiert. Schade um den Nexus Q. Ja, das war mein Favorit. Mehr hätte ich gar nicht gebraucht, aber okay, gut. Dann nächstes Nexus 5 und Nexus 7. Das Nexus 7 Tablet 2013er Version. Klar, aber ein Riesending. Nexus 5 umso mehr. Der Nachfolger. Und da war auch einiges geboten, ja. Ich darf mal an diese Hype-Welle erinnern, diese Hysterie geradezu, wo man so Monate vor der Veröffentlichung dann auf einmal überall irgendwo in Nexus 5 hineininterpretiert hat. Das könnten die technischen Daten sein, das könnten die technischen Daten sein und so weiter und so weiter. Naja, okay, gut. Am Schluss kam dann ein Gerät raus, das solide war, natürlich nicht die Anforderungen oder die Hype-Anforderungen erfüllt hat, ja. Keinster Weise. Da wurde ja alles Mögliche angedichtet. Im letzten Endes war es eben das, was man von der Nexus-Reihe gewohnt ist, ein gutes Telefon mit sehr guten technischen Daten, ja, aber nicht die technischen Daten, die man jetzt hier in manchen Postings hier erwartet hat. Ja. Ein paar Enttäuschungen gab es natürlich dann wie immer. Ja. Wenn etwas so groß gehypt wird, gibt es immer mal wieder Enttäuschungen. Fast noch wichtiger war ja, was dann damit zusammen erschienen ist, nämlich das Android KitKat, die neue Betriebssystemversion. Das hat eben für sehr viel Aufregung gesorgt, nicht nur wegen dem Namen. Da hatten einige Leute erstmal ganz gewaltig dagegen geschossen, haben kategorisch abgelehnt, KitKat auf ihr Gerät zu installieren, weil das ist ja von so einem bösen Food-Konzern, ja. Und das hat sich dann aber ganz schnell wieder zerschlagen, alle Winde. Und ja, man muss auch nicht immer alles übertreiben. Ja, KitKat ansonsten ist recht gut gelungen. Ein paar Ärgernisse gab es natürlich, vor allem für die Benutzer von älteren Geräten, also Nexus 4 beispielsweise oder auch die Nexus 7 Leuten. Ja, also da war wirklich einiges im Argen bis zum heutigen Tag über noch. Ein Google Experience Launcher, den es immer so schön geheißen hat, gibt es bis heute nicht. Ja, das war, ist auch nie offiziell gesagt worden, dass es das jemals geben wird. Und somit fehlen auch auf dem Nexus 4 beispielsweise essentielle Funktionen oder Verbesserungen, sage ich mal, auch optischer Natur, die dann eben auf dem Nexus 5 vorhanden sind. Ja, nicht schön, dass es so ist, aber dafür das KitKat ansonsten sehr gut gelungen, denn zum ersten Mal nach so langer Zeit hat man endlich mal wieder eine Optimierung gemacht. Das heißt, dass das neue Betriebssystem des KitKat mit weniger Systemressourcen auskommt als der Vorgänger Jelly Bean. Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wann gab es denn das letzte Mal? Ja, sehr schön gemacht. Das erinnert an alte Zeiten, wo auch mal wirklich optimiert wurde. Aber dann wiederum die komische Entscheidung, das auf dem Galaxy Nexus nicht herauszubringen, obwohl doch das weniger Leistung beansprucht. Gut. Aber so ist das nun mal. Ja, kann nichts machen. Ja, 2014 als Ausblick, ja, 2014, ich habe gerade gelesen, das muss ich noch loswerden, LG, HTC und Huawei, die sollen 2014 massive Probleme bekommen. Also bei HTC kann ich das nicht genau sagen, aber Huawei, da bin ich schon skeptischer. Ich glaube eigentlich nicht, dass die große Probleme kriegen, weil die haben etliche Geräte im Petto, ja, zu guten Preisen. Und LG, das sehe ich mal überhaupt nicht, dass die irgendwelche große Schwierigkeiten bekommen, weil LG ist ein Hersteller, der hat nicht nur Handys. Also möglicherweise wird vielleicht die Handysparte da dann ein bisschen stärker unter Beschuss kommen, aber auch das kann ich bisher noch nicht sehen. Also LG wird sicherlich 2014 noch zu den Gewinnern zählen. Ja. Bei HTC, wie gesagt, da lässt sich schwierig eine Vorhersage treffen. Momentan sind die arg gebeutelt, kriegen sehr viele Verluste, erfahren sehr viele Verluste ein und da muss man gucken, ob HTC schafft, 2014 das Ruder rumzureißen und das Ganze dann ins Positive zu wenden. Soweit also der kleine Rückblick auf 2013. Und dann komme ich mal zu den heute sehr spärlichen News. Ja, wirklich spärlich. Klar, aber die Redaktionen haben auch nicht so richtig gearbeitet. Na? Über die Feiertage ist ja ganz klar. HTC, weil wir gerade von denen gesprochen haben, die wollen in einem Post zeigen, ja, warum es denn so lange dauert mit den Updates. Und da haben die das richtig schön gemacht. Hier das Bild so groß gemacht, dass man hier scrollen muss ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Und im Prinzip ist es ja so, dass die hier eine ganze Reihe eingefügt haben, wo eigentlich die Befürchtungen genau bestätigt wurden, warum so ein Update so lange dauert, dass es eben nicht nur an der Update-Reihe von Google liegt, sondern eben auch an der speziellen Folge von HTC. Und da muss man auch sagen, dass es eben durchaus andere Firmen gibt, die wesentlich schneller auf Updates reagieren. Und ich sag immer wieder, ja, Stock Android und schon klappt es auch besser mit dem Update. Ganz einfach. Ja, klar bleibt dann auch an die Hardware anzupassen, auf jeden Fall. Aber das ganze Klimbim mit der eigenen Oberfläche, ja, das fällt ja dann weg. Ja, und das kann man auch dann eindrucksvoll sehen in diesem Schaudiagramm. Also ich glaube, HTC, das ging nach hinten los. Dual Boot für Android und Ubuntu wird es geben. Und zwar gibt es schon eine offizielle Version dafür und dann kann man dann drauf gespannt sein, wie dann die offizielle Version, wenn es aus der Beta raus ist, sein wird. Aber auf jeden Fall schon mal gut, dass man jetzt die Möglichkeit hat, zwei Betriebssysteme zu installieren, Ubuntu und eben Android und das Ganze läuft schon auf Nexus 4, möglicherweise auch auf Nexus 7 Tablets, ist aber noch nicht getestet worden. Überhaupt scheint sich das Ubuntu hier zu einer interessanten Alternative zu entwickeln, ja. Vor allem, wenn dann, wie es ja geplant ist, irgendwann auch der Linux-Kernel Android-kompatibel ist, ist ja im gewissen Sinne schon Android-kompatibel. Bloß da gibt es ein Projekt, das einfach das so forciert, dass es eben, ja, dass man im Prinzip die Android-Apps direkt unter Linux nutzen könnte. Mit ganz, ganz wenig Anpassungsnotwendigkeiten. Und hier wäre das dann wirklich eine interessante Geschichte, ja, wenn das dann unter dem Ubuntu, das auf dem Handy läuft, dann eventuell auch ein paar Android-Apps nutzen können. Weil das ist natürlich immer noch das große, schwierige Problem daran. Ja, die Apps, die drauf sind, die standardmäßig sind schon recht gut. Das Betriebssystem hat auch eine gute, ein guter Eindruck und so. Nur es fehlen halt essentielle Apps. Also ich wüsste nicht, wie ich ohne cGeo ein Handy richtig nutzen kann, weil ich das ständig zum Geocachen brauche. Da brauche ich cGeo. Ja, das ist das Beste. Und schon allein deswegen gibt es dann eben hier Schwierigkeiten. Und auch deswegen dann das Dual Boot, ja, dass man eben hier sowas hat. Aber sind wir ehrlich, das wird was für die absoluten Tech-Nerds sein, ja. Weil das ist genau wie auf einem normalen Computer daheim auch, ja. Wenn man wirklich hier was macht, was nutzt, damit arbeitet, dann muss man sich für ein System entscheiden. Ja, allenfalls noch so Spiele dann, aber zum Beispiel auf Windows und der Rest dann auf Linux. Aber wenn man auf Windows und auf Linux arbeitet, dann im gleichen System, das ist nichts. Also das ist einfach nichts. Gut, mag zwar sein, dass da andere Leute gibt, die das eben anders sehen, aber mir ist es jedenfalls immer so gegangen und deswegen bin ich auch komplett auf Linux umgestiegen. Ja. Und ja, Windows tue ich wirklich nur noch booten, wenn ich mal was zocken will, wo es eben so nicht gibt. Ja. Und ja. Gut, KitKat für Nexus Q, die Nexus Q, ich habe es eben schon angesprochen, ja, die traurigen Nexus Q-Fans, die dann so jämmerlich im Stich gelassen wurden durch Google und jetzt diesen schnöden HDMI-Stick da rausbringen, ja, bäh. Die können sich aber trotzdem jetzt freuen wieder, denn es gibt eine inoffizielle Umsetzung von KitKat für den Nexus Q, damit das Gerät auch weiterhin aktuell bleibt. Und also was viele Leute schon aus dem Nexus Q gemacht haben, ist fantastisch. Ich würde weiterhin einfach nur Musik und Video drüber streamen. Was anderes wollte ich gar nicht. Für das war der Nexus Q gut. Hat super genial aussehen. Stylisches Ding. Das kann man sich direkt in ein Wohnzimmer stellen. Sieht cool aus, wenn man auf so futuristische Sachen steht. Und das dürfte doch einige freuen, dass die jetzt hier noch so ein Update machen können. Auf KitKat. Wer hätte das gedacht? Ja, Google hat jetzt die Schnauze voll und verklagt so eine Strohfirma da von Apple und Microsoft und so, ja, die nennen sich Rockstar, dass die noch nicht von Rockstar verklagt wurden, ja, also von der Spieleschmiede, das ist ja noch alles. Aber auf jeden Fall ist diese Firma von Apple, Microsoft, RIM, Sony und Ericsson hier, ja, sagen wir mal, gegründet worden und das sollen ja die Patentrolle schlechthin sein und die haben auch gleich hier Android-Hersteller verklagt, weil die haben dann jetzt einiges an Patenten, ja, und das wollen die dann eben jetzt hier ausnutzen. Ja. Deswegen hat Google jetzt endlich die Schnauze voll und hat eine Klage gegen diese Firma eingereicht. Ja, und das könnte durchaus auch von Erfolg gekrönt sein. Wollen wir mal schauen, wie hier die Richter das entscheiden. Es kommt immer wohl darauf an, welcher Richter man da bekommt. Ja, Google hat hier den Vorteil in den USA, dass sie eben auch eine amerikanische Firma sind. Wenn die jetzt außerhalb von den USA wären, das sage ich ganz einfach mal, hätten die keine Chance. Das hat man an Samsung gesehen. Die hatten eindeutig recht, Samsung, haben trotzdem nicht recht bekommen. Und Apple darf Sachen machen, die Samsung davon noch nicht mal träumen darf. Ja. Aber so ist es nun mal halt, wenn das eine koreanisch ist und das andere dann amerikanisch und das der Prozess in Amerika ist. Ne? Ja. Aber hier sieht es dann eben mal anders aus und deswegen kann man hier auch erwarten, dass das etwas fairer zugeht im Prozess. Und dass Google jetzt hier direkt klagt, hat damit zu tun, dass sie eben die Android-Hersteller beziehungsweise die Firmen, die eben Android in ihre Geräte nutzen, schützen will. Also das ist eine Klage auch als Schutz gegen die Google-Kunden. Oder für die Google-Kunden, ein Schutz für die Google-Kunden gegen diese Patentrolle. Ja. Und da kann man Google nur alles Gute wünschen. Ja. Vielleicht kriegt hier dann Apple und Microsoft mal eine auf die Finger, auf Umwegen zumindest. Ja. Und ich würde auch sagen, dass Google ruhig auch mal Apple direkt verklagen kann. Ja. Und auch Microsoft, denn es gibt immer noch sowas wie Prior Art und da hat Google jede Menge. Und das könnte man vielleicht auch geltend machen. Ja. Aber gut, da werden die Deeskalationsabteilungen bei Google wohl hier besser wissen, was zu tun ist und was nicht. Ja. Gut, LG HomeChat. Ja. Das ist etwas, was ich die Woche über gesehen habe und da sah ich, das ist wirklich super genial. Die Frage ist nur, wird's denn mal wieder an der Umsetzung scheitern oder macht es LG tatsächlich? Was ist LG HomeChat? Das sollen verschiedenste Geräte hier verbunden werden miteinander und natürlich das Schaltzentrale ist LG Smartphone. Ja. Und da soll es dann zum Beispiel möglich sein, seine Waschmaschine zu steuern, seinen Heimroboter, seinen Clean-Robot, ja, oder die Geschirrspülmaschine, alles Mögliche, ja, komplett, ja. Klar, jetzt sagt ihr, ach, nicht schon wieder sowas, das gab es doch schon 20.000 Mal, nie ist es was geworden. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Die Firmen waren einfach nicht behäbig genug. Die haben gedacht, die machen jetzt hier so ein System und dann nimmt's die ganze Welt und die Leute kaufen sich die Geräte wegen dem System. Und dann haben sie festgestellt, dem ist nicht so, ja, und haben das wieder eingemottet. Ich finde hier, das ist einfach ein Zusatz. Ja, natürlich würde ich mich vielleicht für ein LG-Gerät entscheiden, wenn mein altes kaputt ist, ja, wenn ich das dann steuern kann mit meinem Handy. Ja. Aber ich würde mir jetzt nicht deswegen ein neues Gerät holen und das andere wegwerfen, deswegen, obwohl es noch funktioniert. Und genau da ist nämlich das Problem. Eine solche Heimsteuerung funktioniert nur dann, wenn die Firma sehr, sehr behäbig ist und es über Jahre, eventuell Jahrzehnte tut und beibehält dieses System, ja, und dann eben irgendwann eine so große Menge an Geräten hat, dass dann die Leute sagen, nee, ich kaufe mir nur noch so ein Gerät, weil schon kann ich das eben nicht mehr steuern. Ich habe mich dran gewöhnt, ja. Aber das ist dann wieder die Frage, macht LG das? Kann LG das? Will LG das? Ja. Also von dem kann, da bin ich fest davon überzeugt, das geht. LG ist einer der größten Elektronikmarken überhaupt. Die haben alles von Kühlschrank über TV, über Audiogeräte bis eben zum Handy, Waschmaschinen, ja, alles ist da vorhanden von LG, gibt's da, ähnlich wie bei Samsung. Und deswegen ist es durchaus möglich für diese Firma, das so zu machen und alle ihre Geräte dann entsprechend vorzubereiten und das über die Jahre zu halten. Nur da ist dann natürlich die Frage, wo sitzt der Konzernvorstand der Entwicklungsabteilung im Nacken und sagt dann nach 3, 4 Jahren, ja so, wo sind jetzt die Gewinne? Ja, die werden nämlich keine Gewinne haben dadurch in 3 bis 4 Jahren, ja, sondern nur Verluste. Das muss über längere Zeiten gehen und dann wird sich das halt auch verteilen. Ja, das wird man jetzt nicht direkt sehen können und da ist nämlich genau das Problem. Ja, will LG das dann wirklich so machen? So viele Firmen haben schon angefangen und haben gedacht, jetzt könnten sie es den großen Coup landen damit und immer wieder ging es schief, weil es eben kein großer Coup gibt in solchen Sachen. Ja. Die Heimsteuerung ist etwas, was man langwierig aufbauen muss. Nach und nach. Das wird eine interessante Sache mit dem LG HomeChat. Was ist daran besonders genial? Und zwar, man kann hier so ein bisschen in Klartext reden. Ja, also es wird auch beispielsweise dann die so gemacht, als ob die Geräte quasi am Leben wären. Ja, tatsächlich. Dann kann es wirklich sein, dass hier so ein was ist es hier? Eine Spülmaschine, ja, eine Waschmaschine, eine gute Fahrt wünscht, ja, oder der Kühlschrank sagt, ich werde dich vermissen, ja, es ist kein Witz, ja, und dann fragt zum Beispiel der Haushaltsroboter, soll ich in den Urlaubsmodus schalten, ja, und dann sagt man einfach, ja, okay, und dann gibt's die Rückmeldung, initiiere Smart Power Saving Mode. Ja, das bedeutet, er muss natürlich da dann auch nicht viel machen, ja, weil ja, wenn jemand da ist, wird die Wohnung auch nicht so dreckig, wie wenn hier alles voll ist. Und wenn man dann eine Woche weg ist, muss der nicht unbedingt hier jetzt jeden Tag rumfahren und hier säubern. Und deswegen wird dann eben ein spezieller Modus eingeschaltet. Also es ist schon alles ziemlich durchdacht und dadurch, dass so eine Interaktion kommt, ja, das wird ist schon nicht schlecht. Also hier wird auf dem Bild zum Beispiel dann eben gezeigt, dass der Benutzer sagt, wir werden 3 Tage weg sein und dann eben die ganzen Haushaltsgeräte wünschen ihm eine gute Fahrt und überhaupt, ja. Und ja, dann ja, kann man das eben so sehen, als ob man sich mit den Geräten da unterhält. Also ganz gute Sachen. Und es geht über ein Chat, über so eine Chat-Applikation, ja, Home-Chat eben, wie gesagt. Und da kann man dann, wird man dann zum Beispiel auch gefragt, sollen die Räume gereinigt werden, bevor man zurückkehrt? Ja, okay, gut. Ja, und es ist irre, ich find's gut. Aber es ist eben etwas, was man jetzt nicht von heute auf morgen etablieren kann, ne? Definitiv. So, dann komme ich auch schon zu den Community-Geschichten. Und zwar geht es da erstmal um ein besseres HDR. Der Robert hat was geschrieben und fragt, kommt es nur mir so vor, dass ist seit dem Update der HDR-Modus vom Nexus 4 deutlich besser geworden? Also ich würde es gern beantworten, weil ich ein Nexus 4 habe, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Vergleichswerte. Weil ich nicht mal viel mit den Smartphone-Kameras mache. Seit ich mir eine gute Digitalkamera geholt habe, sind die Ergebnisse von den Handykameras einfach nicht mehr so, dass ich die noch, dass ich mich daran gewöhnen kann noch. Aber vielleicht kann das ja jemand bestätigen oder entkräften. Ja? Also ist tatsächlich das Nexus 4 vom HDR-Modus her noch besser geworden durch das KitKat-Update oder ist das jetzt nur subjektiv. Dann schreibt der Christian, dass das Oppo Find 7 mit 5,5 Zoll Display und sage und schreibe 2560 mal 1440 Pixeln jetzt offiziell bestätigt ist. Da fällt mir gleich wieder ein Pixelwahn, den man nicht braucht, ja, 538 ppi, das kann das menschliche Auge gar nicht mehr erfassen. Ich habe die Diskussion schon des Öfteren geführt, ja, aber okay, gut, wenn es denn sein muss, ja, wenn man dann sonst die Rechenleistung nicht verbraten kann, hier kann man sie verbraten dann und entsprechend muss das Gerät dann natürlich auch ausgerüstet sein. 2,5 GHz Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor braucht man dann schon. 2 GB Speicher muss ebenfalls vorhanden sein. Das sind aber nur Spekulationen. Aber ich glaube, wenn es unter diese Spezifikationen geht, dann hat man dann eine schöne Grafikauflösung, die ruckelt. Und das soll man ja nicht haben, ne? Gut. Tja, und ihr werdet lachen. Schon sind wir bei der App der Woche. Das ist der kürzeste Uncast, ich glaube, seit Bestehen. Ja? Aber ja, was will man bei einem solchen Datum auch noch anders erwarten? Aber die App der Woche ist noch eine ganz interessante Sache. Vielleicht werde ich die sogar mal hin und wieder für den Podcast benutzen. Ja, mal sehen. Und zwar ist das Da Recorder. Da Recorder, ja. Also so Slang für der Rekorder. Ne? Und der ist aber unter dem Namen High Quality Voice Recorder MP3 vorhanden. Nur, dass der glücklicherweise nicht nur MP3 aufnimmt, sondern auch in einem vernünftigen Format, nämlich OGG und sogar verlustfreies FLAC-Format. Und eben auch damit sehr hochwertige Aufnahmen machen kann. Unglaublich, was so alles herauszuholen ist aus dem Mikrofon von so einem Handy, wenn es entsprechend angesteuert wird mit der maximalen Qualität, die möglich ist. Dafür kann man auch Timer einstellen beispielsweise. Man kann auch im Hintergrund weiter aufnehmen, obwohl zum Beispiel das Telefon gesperrt ist. Ja. Kann es also auf dem Tisch einfach liegen haben und aufzeichnen. Und Audio-Effekte sind auch drin, eben diese normalen Bassverstärkung, Equalizer und so weiter. Ja. Man kann auch das Mikrofon auswählen. Einige Geräte haben ja mehrere Mikrofone eingebaut, die kann man dann auswählen. Mit welchem aufgenommen wird, da werden sehr große Unterschiede übrigens wahr, ja, genommen. Ja, und dann eben, wie gesagt, das Aufzeichnen in der Lossless-Komprimierung FLAC. Das heißt, die Daten werden zwar komprimiert, abgelegt, damit sie nicht so viel Speicherplatz verbrauchen, aber diese Komprimierung kann, wenn man es wieder anhört, komplett ohne Verlust wiederhergestellt werden und das ist schon was wert, wenn man das weiter verarbeiten möchte. Man braucht allerdings schon ein bisschen Speicher auf dem Handy, wenn man da längere Passagen aufnehmen will, denn das frisst natürlich Speicher. Wer nicht so viel Speicher hat, kann dann zum Beispiel das Ogg Vorbis wählen. Da kann man auch sehr hohe Bitraten einstellen und kann dann entsprechend Sachen aufnehmen und da natürlich dann wesentlich mehr speichern. Die Ogg-Komprimierung ist zwar verlustbehaftet, ist aber wesentlich besser als die MP3-Komprimierung und daher kann man mit weniger Bitrate gleiche Qualität erzeugen oder eben mit höherer Bitrate noch bessere Qualität. Und während bei MP3, was hier übrigens mit der LAME-Library realisiert wird, 320 Kilobit Sekunde das Maximum ist, geht Ogg Vorbis auch noch höher, also nicht nur bis 320 Kilobit, was ebenfalls sehr viel besser wäre, sondern bis zu 500 Kilobit Sekunde. Und damit könnt ihr natürlich vorstellen, wie gut die Aufnahmen dann hier sein können. Ja, man kann hier das Ganze natürlich auf die SD-Karte abspeichern und da darauf aufnehmen, logischerweise, das dürfte ja klar sein. Wie gesagt, die LAME-Engine, Encoding-Engine wird dafür verwendet für MP3-Aufnahmen und das geht natürlich auch. Ehrlich gesagt, ich habe hier jetzt keine Angaben gefunden, was denn der Unterschied ist zwischen der Free-Version, die ich jetzt getestet habe, und der Pro-Version, die tatsächlich was kostet, allerdings nicht wirklich teuer für für die Art von App. Ja. 1,90 € kostet das Ganze. Und ich denke, das kann man verkraften. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß leider nicht, wo jetzt hier die Funktionsunterschiede sind. Es sollen einige Funktionen limitiert sein. Ja, aber es ist mir nicht klar geworden, wo diese Limitierung liegt. Tja, was soll ich dazu sagen? Guckt's euch einfach mal an, ja. Die kostenlose Version gibt's ja da schon mal zum Angucken. Und die Oberfläche, muss ich sagen, finde ich nicht so hundertprozentig optimal, aber sie ist vernünftig, wenn man viele verschiedene Aufzeichnungen hat auf dem Gerät, dann bringt's das schon. Ansonsten, wenn man immer nur wenige Spuren aufzeichnet, die dann gleich überträgt, ja, und verarbeitet und dann wieder löscht aus dem Handy, dann ist diese Oberfläche vielleicht, naja, etwas unnötig verkompliziert worden. Aber wie gesagt, da muss man halt mal ein Auge zudrücken. Deswegen auch App der Woche. So, und damit sind wir am Ende der Sendung. Und ich sag wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik äußern wollt, dann könnt ihr das tun unter Uncast Google Plus Community auswählen oder ihr schickt mir eine Mail rio@zenetcasts.com, ryo@zenetcasts.com. Den GBG-Key findet ihr auch, um mir verschlüsselt eine Nachricht zu schicken, auf der Webseite uncast.zenetcasts.com. uncast.zenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, zenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!